Da es immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, hier ein kleiner Disclaimer. Dieser Podcast gleicht nicht der Tagesschau, nicht dem Heute-Journal oder den Tagesthemen, sondern eher Bild, Morgenpost oder Super-Illo. Das heißt, wir schreiben uns gar nicht auf die Fahnen, seriös alle Neuigkeiten zu berichten, sondern wir machen Boulevard. Das heißt, wir berichten mit spitzer Zunge und klarer Meinung über die eher skurrilen Vorkommnisse in der Szene. Dabei wird überspitzt und auch Sarkasmus und Ironie sorgen dafür, die Dinge überdeutlich zu beleuchten und das durchaus auch mal in Stammtischsprache. Man sollte also vielleicht ins Nachdenken kommen können, aber nicht alles allzu ernst und zu wörtlich nehmen. Wer also gut recherchierte Neuigkeiten erwartet oder gerne vollgeschleimt wird oder gegrüßt wird, der sollte exakt jetzt abschalten. Vielen Dank. Und jetzt... Welcome to the show. Das finde ich jetzt auch nicht. Ja. Mehr, das finde ich jetzt. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja. So, jetzt glaube ich, hört man uns. Ja. Gegrilltes. 7 ist gegrilltes. Ja, er nimmt auf. Okay. Ach, jetzt weiß ich, was uns fehlt. Das hole ich gleich noch. Wie gegrilltes? Nee, in der Hüpfburg, da gab es doch nichts gegrilltes. Wenn, je nachdem, ja, die Kinder sind immer weniger geworden, das ist nicht gemerkt. Ja, aber guck mal, da stand doch gar nichts. Da war noch eine Freifläche. Wir gehen vorne rein und kommen hinten. Wie hattest du gesagt, wir machen als Gag, sagen wir einfach heute mal, die Technik läuft sofort, ne? Ja, genau, machen wir auch. Glaubt ihr keine Sau. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt, dass ich am Reviewer stand, mich mit meinem Volontärschild getarnt habe und Fragen beantwortet habe? Nein, echt? Jetzt geht's hier richtig rum in der Gegend. Da hat ja keiner Fragen gestellt, deswegen... Doch, da kamen ganz viele Fragen. So, jetzt sehe ich es besonders gut. Ja, super, ich sehe es einfach mit Fragen. Macht der Ausschlag? Ja, macht Ausschlag, aber... Strom ist okay. Auch an. Ja, genau. Hat der Ausschlag? Alles ist gut. Jetzt hast du das Falsche mitgenommen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Nein, ich habe das andere Bild ja, das hatte ich ja, ich habe das schon gepostet gehabt, da warst du auch gar nicht. Das Bild ohne Gesicht hast du genommen. Ich mache jetzt das andere auch noch. So, pass auf. Wir sind jetzt auf 1000 Mikes. Im Chat ist exakt gar keiner. Oh, da müssen wir selber mitschreiben, aber wir haben ja nicht so viele Shownotes. Und jetzt gehen wir noch auf MixLR. Und wir haben jetzt eine scheiß Audioqualität heute wahrscheinlich, weil wir jetzt gleichzeitig über das H6 und über das Notebook aufnehmen, weil das H6 seinen Sound nicht an das Notebook weitergibt. Flachwichser. Jörg, wir sind übrigens pünktlich. Wir wollten 12.15 beginnen und haben das Ding 12.15 hingekriegt. Ja. Wie immer. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Heute haben wir auch keinen Vorspann, wüsste ich nicht. Oder ist es so? Doch. Wir müssen nur sagen, dass wir euch beiden als Gäste haben. Ja. Dich als bayerischen Podcaster und deinen laufenden Meter. Müssen wir noch was sagen? Wir müssen das nochmal fotografieren, wie wir sie höher gelegt haben. Ja, stimmt. Wir mussten den laufenden Meter mussten wir tunen, damit er oben am Tisch gucken kann. Da steht Continue. Wieso steht da Continue? Wir nehmen noch gar nicht auf, ne? Stimmt, jetzt fängt er mal rausgeschissen. Ja, jetzt fängt er auch MixLR erst an, die Lusche, diese Elende. Also die Technik ist auch... Ohne Kopf, ne? Was? Den getunten Meter? Ja, ich meine, das ist am besten. Du willst jetzt die Brüste vom Gast fotografieren? Das ist ja richtig. Mach ich immer. Drehsexy. So, Prost. Ja, ich glaube, wir hören alles. Prost. Prost. Und zwar mal gleich vor Gedanken. Nee, ja, jetzt müssen uns eigentlich alle hören und sehen und, nee, sehen ja nicht, aber hören. Mandy Gedächtnis Podcast. Ja, unbedingt. Das letzte Mal, also wir können ja Mandy nicht mal vorzeigen. Also wir haben ja versprochen, dass jeder eine Mandy bekommt. Also ich habe es versprochen. Ja. Ja. Und ich sehe hier schon eine. Ich darf jetzt aber nichts verraten, weil jeder bekommt erst eine. Ja, macht nicht so. Wir können schon verraten, weil es war für uns ein Problem. Weil für uns ist gut, wenn einer mich eine Woche vorher anruft und sagt, hör mal, wir bräuchten eigentlich auch irgendwas. Ja, ja, ist euch das aufgefallen, wie wir das so ganz dezent eingespielt haben? Das, wir bringen für unsere Hörer was mit und ihr darüber, wir haben gar nichts. Nicht ihr. Ja. Er auch. Mir war das doch scheißegal. Mir ist es aufgefallen und dann fingen wir an. Dann haben wir erstmal versucht, Mandy zu reinigen, Mandy zu spülen. Ja. Wer Twitter uns folgt, hat Mandy jetzt am Strand gesehen, hat es alles nicht mehr gemacht. Ja, und ihr habt gemerkt, es geht jetzt nicht. Die ist einfach zu versifft. Ja. Ja, aber ich hätte die auch schmutzig genommen. Oh. Ja, du kriegst sie auch schmutzig. Was hast du denn erwartet? Warte mal, ihr seid zusammen, ne? Ihr seid zusammen. Ja, klar. Okay, kannst du das jetzt mal genauer ausführen? Du hättest es auch schmutzig genommen. Sie machen das also, ja. Machen das ist hier live, ja. Ich habe das gestern schon genossen. Ist dieser, so, ist dieser in der Badewanne. Ja, da war ja nicht viel zu sehen. So hast du unsere Badewanne genossen. Ja, da ist ja eh nicht viel zu sehen. Vielleicht fand er gerade das Positive daran. Ich, auch bei also den Spiegeln bin ich mir jetzt, sie können auch Eigenschutz sein. Was? Dieser Schwerste, dieses Spiel, bin ich. Das habe ich auch gesehen. Aber der Badewanne hat noch gar nicht gekriegt. Das hat Mani noch gar nicht gekriegt. Da war nämlich der kleine U-Boot-Turm zu sehen. Tatsächlich. Nee. Mal ranzoomen. Echt? Also alle, die jetzt hier auf Twitter sind, können da gerne reingucken. Und dort was Spiegelndes mit. Also wenn, falls das irgendeiner live hören sollte, sich wundern, dass die Lauten am lautesten sind. Die beiden Lauten sitzen jetzt auch am Netbook. Wir nehmen jetzt wieder so ein Live-Sendung das Mikro vom Netbook. Achso, das ist gar nicht an hier. Ich genau, ja. Doch, das auch. Damit nehmen wir das für die Konserve auf. Genau. Also ich hoffe... Ich werde mich wieder scheiße, weil das jetzt auf euch beide ausgerichtet ist. Das geht nun mal nicht anders mit diesen Mikros. Ich habe gerade nicht zugehört, ich lese gerade meine Mails. Man muss auch Priorität. Interessante Story aber. Ja. Die Qualität könnte also ein bisschen schwanken heute. Ich hole mir jetzt auch noch was zu trinken, so jetzt erzählt ihr noch mal was. Gestern haben wir kurz vorgestellt, da war das schon haben, an. Wir haben sie kurz vorgestellt. Also wir haben das halbe Quantum, wir haben den wichtigen Teil Quantum Prost und so einen laufenden Meter. Nein, das kannst du so nicht sagen, das ist Mobbing. Wieso? Ja, nee, dann ja, also meinte Andi. Genau, wir haben 50%, wir haben 50% Quantum Prost mit 25%iger Unterstützung. Ja, so ist es. Okay? Ja. Und ihr seid mit dem Auto hochgefahren, habe ich gesehen. Ja, absolut. Hast du früh gestartet? Wieso? Um 2:30. Ich hatte gesagt, um 2:30 ist Abfahrt. Morgens. Wer 5 Minuten zu spät kommt, muss ein Lied singen. Das sieht da so aus, als hätte jeder an dem Wagen geschlafen, wenn er sich verpasst. Ja, so war's. Und wie gesagt, wer 10 Minuten zu spät kommt, muss singen und tanzen. Und wer eine Viertelstunde zu spät zum Auto kommt und einsteigt, der kann singen und tanzen, so viel er will, er fährt nicht mehr mit. Okay. Und das war Motivation genug, dass alle rechtzeitig im Auto waren. Und alle waren im Auto und du fingst an zu singen und zu tanzen. Ja, genau. Deswegen gab es diese Haarsträubung. Gesicht. Das war wirklich so. Hinten die Kids, alle total begeistert und hey, wir fahren in den Norden zu den coolen Leuten, zu den Leuten von der schweigenden Mehrheit. Endlich erleben wir was. Endlich mal zum richtigen Podcasten. Ja, genau. Natürlich. Von der so. Ja. Immer hat einer geschlafen, der andere hat den Fotografierten verarscht. So ist es. Währenddessen. Ich gebe euch noch ein Edding mit, das kann man noch steigern. Ja, genau. Das finde ich auch. So. Nein, wir sind gut angekommen und habt euch gut akklimatisiert. Merkt, dass hier oben das Wetter besser ist. Wetter ist gut. War erstaunlich gut gestern, war ganz trocken. Also bis auf den Rückweg hat es einmal so richtig nochmal, da habe ich nochmal gut einen abgekriegt, aber ansonsten war es, also ich habe einen Sonnenbrand. Weißt du, was mir gefällt? Ich weiß aber. Ist okay. Du gefällst mir auch. Oh, jetzt Kuschelrunde. Deswegen haben wir deine Frau ja auch im Zoo abgegeben. Mit Zunge. Also deine Frau mit Zunge, ja. Ich war ja in Zanten und in Zanten war es ja tatsächlich so, dass ich auf den Parkplatz gefahren bin und dann rannten sie schon rum. GoPro, jedes Auto abgefilmt. Ich kam. Ja, meinst du, das ist hier anders oder was? Ich habe das hier nicht festgestellt. Hier auf diesem Parkplatz vom Hotel habe ich gestern welche, wo ich schon dachte, ihr seid hier noch ganz dicht, hier ist sogar kein Event. Also ich fand es nicht ganz so. Also der Trend mit diesen Plüschtieren setzt sich auch hier fort, aber ist nicht ganz so massiv wie beim Giga. Ja. Ich habe nur einen gesehen mit so einem komischen... Wir haben eine gesehen, eine Frau, und die hatten wir hinten so aus dem Rucksack rausgucken, den Kopf. Und leider haben wir es nicht hinbekommen, dass wir ganz schnell von hinten so fotografieren. Weil bist du sicher, dass das Single war? Vielleicht hat es auch ein Dildo raus. Ich habe einen Dimmel auf dem Kopf, ich bin ein Kescher. Wenn ich so mal dran denke, wie dieses Ding aussieht, ja. Kann man das auch als Spielzeug für irgendwelche anderen wichtigen Dinge benutzen. Man kann kuscheln. Nee, Kuscheltiere habe ich auch nicht viel gesehen. Ich habe nur, aber das Abfotografieren war auch. Und das Cachen ist natürlich, ja. Aber gut, das hast du immer, das Abfotografieren. Ja, aber hier wird man fotografiert. In Zanten ist man schon bei GoPro. Beim nächsten Giga wird eine Drohne aufsteigen gelassen und fliegt dann so rüber. Ich frage mich, das ist total cool. Aber warum wird es nicht so wie die Labcaches dann gleich eine zentrale TB-Liste geben? Die Leute, die sich anmelden, die sollen sich mit ihrem persönlichen Geocoin anmelden oder Trackerte. Ja, und dann könnte man die Liste sofort rausgeben und dann können die Leute durchdiscovern und könnten tatsächlich mal aufs Event gehen und nicht irgendwie eine Geocache. Ja, aber dann müsstest du ja noch das Cover noch per Bluetooth direkt senden. Ja, nee, du musst eine Textdatei machen und die kannst du dann im Prinzip sofort in hier so einen Automatik-Logger, TB-Logger reinhauen und dann. Yes. Die gibt's aber. Ja. Und zwar ist da Jeremy, der Ansprechpartner. Den sollte man mal fragen, wie das geht. Unbedingt. Fand ich das schön, wie der sich plötzlich meldet und angepisst war, weil sie alle das Kamera da. Ich dachte mir, wenn sich was ändern wird, dann jetzt. Die Geister, die ich rieche. Ich weiß noch diesen Blogbeitrag. Klein Kevin 14 Jahre hat schon 40.000 TBs gekriegt. Ja, da war er stolz drauf. Und ja. Seitdem geht das los. Ja, ja. Ja, war wieder eine Möglichkeit, in den Zeitungen und in den Medien zu kommen. Mit dem, hast du es gesehen, mit dem Flashmob, der in den Medien war, da fällt mir das nicht so ein. Ja, ich kenne ja sogar zwei Teilnehmer. Echt? Tatsächlich? Ja. Bei dem habe ich auch noch Seifenblasen gemacht. Aber wir hatten einen tollen Blick. Also ich meine, wir waren direkt auf der Brücke, ne? An der Isar. Am Flaucher, genau. Links angezogene, rechts angezogene. Aber die Brücke hat doch Geländer, da kannst du doch nicht rübergehen oder so. Oder hat er nicht hochgehoben? Doch, ja. da konnte man ein Geländer hat ja so Streben. Das ja, eben, wollte ich sagen. Strebe. In der Mitte FKK. Also, wir hatten den besten Blick. Wie FKK? Ja, ja. Der Wahnsinn. Es war wirklich ganz faszinierend. Und, genau. Also faszinierend ist ein nettes Wort dafür. Wir müssen wieder ein Video passen. Man hätte die Hand. Faszinierend. Wie er den Charakter andeutete. Ja, ja, natürlich. Ist da. Hast du die Fotos noch? Oder? Die hast du ja nicht getwittert. Können wir später mit Videos zwitteln. Hast du schon mal Seifenblasen auf nackter Haut platzen sehen? Meine Fresse. Also da kommt es jetzt aber auch ein bisschen auf die Haut an. Also ich kann mir das auch sehr unangenehm vorstellen, wenn das... Ja, wir rutschen ab, aber... Genau. Ja, aber dafür sind wir auch bei uns im Podcast. Also abrutschen eher der Normalfall. Habt ihr explizit gleichgesetzt? Nee, noch nie. Hat auch sich noch nie einer beschwert. Wir hatten einen Hörer, der mal schon gesagt hat, dass es manchmal ein bisschen schwer fällt, weil... Oder er oder sie? Sie hört das mal mit ihrer Tochter, wenn sie zur Schule fährt und sie muss ihr dann immer alle möglichen Dinge erklären, die Tochter vorher noch nicht kannte. Ja. Das ist wohl manchmal etwas schwierig. Seitdem machen wir uns alle auch Spaß, nochmal was einzustreuen. Genau. Wir vergessen nochmal den Namen. Jedes Mal. Ich überlege auch jedes Mal. Aber es ist eigentlich Stammhörerin. So. Ja. Noch. Ich gucke mal. Ja, wieso? Achso, stimmt. Oder genau deswegen. Genau. Weil ihr natürlich jetzt hier so richtig abzieht. Hier. Ja, wir hatten auch Hörer, die durchaus schon gesagt haben, nee, weißt du noch, der dann hört auch sie mehr. Weiterhin so... Tatsächlich? Sexistisch. Also eigentlich hat er gesagt, ihr seid sehr sexistisch und so abschweifend. Ja, und er geht jetzt zu euch, zu Quantum Pro. Da habe ich auch gedacht, der kommt ja jetzt von dem Regen in die Traufe. Ja, und dann hat man eigentlich nichts mehr. Der Account ist jetzt auch irgendwie seit einem Jahr vorbei. Das war der sich das umgebracht hat. Nee. Nein. Ja, auch schwarzer Humor muss sein. Das gehört ja auch mit. Nee, das war aber kein Event. Das machen wir nächste Woche. Das gehört nicht zu Event. Wir wollen heute ja über Event sprechen. Jetzt genau, das sind ist wir auf einem. Jetzt sind wir auf einem, auf dem Mega in Bremerhaven. Ich finde das bis jetzt schon mal super geil, weil nichts ist. Ich habe die Würstchenbude vermisst. Die soll nämlich neben der Hüpfburg stehen. Habe ich gerade mit Melanie drüber gesprochen. Und die ist da eigentlich gar nicht vorhanden. Da soll es auch Eis geben. Die ist, glaube ich, das ist glaub ich, diese Bude, die noch zu ist. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein Platz. Wie lang ist der? 100 Meter? 150? Etwa, ne? 50 Meter breit. 50 Meter breit. Ich muss einholen, der ist 500 Meter breit. Ja, aber gefühlt. Und manche kommen, gucken und sagen, was ist alles? Ja, das ist alles. Das ist so Mega-Event alter Schule. So wie in Bremen damals. Eine große Halle und da findet alles drin statt und Ende. Und es gibt wenig Bespaßung. Man kann so ein paar Ausflüge zwar machen, aber ich finde das durchaus positiv, weil man ist gezwungen, miteinander zu reden. Bei manchen ist das echt, die sind überfordert. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Und die Reviewer haben auch keine Geschenke da. Insofern ist der Andrang an diesem Zelt auch ein bisschen weniger. Also da war um 11 oder 10, nee, 11 war es ja noch nicht, um 10 war da niemand. Aber wir zum Unterhalten, aber keiner mit Fragen. Das ist Spaß. Und wir sind auch nochmal 16 Uhr, ist ja Twitter-Treffen, 16.30 Uhr geben wir Autogramme im Review. Ja, das haben wir vielleicht mal angenommen. Ich habe mich beworben als Reviewer da auch, aber als ich das Eis selber gegessen habe, haben wir gesagt, nee, sorry. So geht das wenn nicht. Wenn du uns das mal geben hättest, wäre eine Chance gewesen. Ja, aber als wir wieder aus dem Lachen rauskamen. Ja. Nee, was jetzt auch an der Anmeldung war, gestern war eine Schlange, warum habe ich nicht verstanden? Heute war da war gar nichts. Das kannst du nicht verstehen, weil ich für dich angestanden bin. Das stimmt ja nicht. Eine Kinder habt ihr vorhin. Aber ich auch, stand. Ja, stimmt, das war eine Größe. Wenn ich noch ein Kind mehr war, aber... Da der jetzt frisch aus Zanten kommt, da war das nämlich genauso letzte Woche. Da war am Tag vorher, also am Freitag, haben die anderthalb Stunden gewartet. Und wir kamen am Haupteventtag einfach an. Also innerhalb von 5 Minuten war das dann erledigt. Aber Xan habe ich nur Positives vorgehört. Ich meine, ich würde da trotzdem verrecken nicht hinfahren. Wir sind das zu viele Leute. Mir ist dieser Charakter vom Event auch einfach ein völlig anderer als der jetzt ruft uns gerade Agent Schmidt an. Super. Macht mal eben weiter. Ich habe das gehört. Ihr wollt auch nicht in Zanten. Dann berichte ich ein bisschen aus Zanten, weil mir ja genau. Positives gehört hat. Erstmal, das Wetter war fantastisch. Okay. Die Urga war fantastisch. Z- Zanten lebt natürlich auch durch diese Ausprobungsstrecke. Da war der da hinten rein. Dass du konntest dich also in diesem Gelände verlaufen. Wir waren die ganze Zeit mit Sascha und Manuela zusammen, mit unseren Kids und waren auf dem Spielplatz. Ja. Da gab es vorhin eine Händlermeile, da fiel mir nach, du konntest eine Führung machen. Aber durch diese Weitläufigkeit des Geländes hast du nie das Gefühl gehabt, dass da 12.000... Ich wollte gerade sagen, 12.000 gelockte oder natürlich... Ja, gut, da ist 1.000 Matracer drauf, aber... Ziehen wir 1.000 Matracer ab, bleiben 11.000. Aber es war doch eine erkleckliche Menschenmenge und die hat man offenbar nicht gemerkt. Oder? Nee, die Orga hat es schon gut. Ich habe mich schon gefragt, weil wir hatten in Wesel übernachtet, wie das denn wo ist. Wir kommen Samstag an, Samstag ist der Hauptanreisetag, Parkplatz, so kriegen wir es überhaupt dahin. Dann kommst du auf den Parkplatz, bis auf diese Discover-Terroristen, die mit den GoPros, die dann jedes Auto angehalten haben, ja, bleib stehen. Das hat dann gedauert. Gab es da Einweiser, die dich dann auch auf diesen Parkplatz hingestellt haben. Okay. Gefühlt haben wir zwar am Arsch der Welt geparkt, aber letztendlich war es ein Parkplatz, der war kostenlos. Dann zum Empfang alles normal, Logbuch davor. Toll, ich kann da nichts Negatives drüber sagen. Außer vielleicht. Also ich habe es nicht auf die Pressekonferenz geschafft und ich habe es auch nicht auf das Podcaster-Treffen geschafft. Hey. Es war einfach, war auch ein geiles Wetter. Ne? Also ich sagen, 30 Grad Sonnenbrand, braun bin ich auch ein bisschen geworden. Das ist also meine natürliche Bräune, die ich jetzt hier so habe. Ja. Dann habe ich mir also auf Mixi die Pressekonferenz angeschaut und habe echt gedacht, oh, scheiße. Hast du was verpasst? Zum Einschlafen perfekt. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie du das fandest. Ja, zum Einschlafen perfekt, oder? Also ich habe sie nicht angehört, muss ich dazu sagen, weil ich mir gedacht habe, wo ist es eigentlich jetzt schon hingekommen? Eine Pressekonferenz kann man machen. Dass ich aber gesehen habe, wie viele Leute da auch noch gesessen sind und die sich offenbar mit großem Interesse das angehört haben, was die da berichten. Und sagen, Leute, ist doch alles nur krank. Also ich muss dazu sagen, das ist auch ein Grund, warum ich mich eigentlich auf dieses Event so gefreut habe, dass es doch manierlich scheint. Ja, auf euch sowieso, ja, natürlich. Ja, also eigentlich, richtig. Man muss dazu sagen, sie haben das Event um uns herum gebaut. Ja, um euch. Als sie gehört haben, wir machen hier ein Hörertreffen, haben sie gesagt, komm, dann machen wir mega draus, kommen genügend Leute. Da kommen ja genug da. Ja, genau. Natürlich. So. Das ist aber genau der Punkt. Pressekonferenz war so die Absurdität. Aber da habe ich mir auch böse Kritiken eingehandelt. Wie kann man sich über lustig nehmen? Ja, sorry, über sowas kann ich nur noch lachen oder weinen. Ja. Also, hast du dir das nicht angehört? Nee. Ich habe mir die beim Podcast hat die aufgenommen. Ja, ja. Den habe ich ja noch gehört bis vor kurzem. Ich habe es mir angeschaut. Seitdem jetzt ernsthaft bei ihm Alterdrache auch Folgen macht, ist er bei mir auch abonniert. Da hört es auf bei mir, der Spaß. Ich fand das keine Pressekonferenz, das war Selbstbeweihräucherung. Dann so nette, also wirklich ernsthaft nett gemeint, nette Menschen wie Gründel stellt dann auch noch so eine Frage, die schon so gefragt war, dass die Antwort auch nur die Älteste, glaube ich, die da mitgemacht hat, das organisiert hat, nochmal gut dastehen konnte. Also, boah, das wirkte alles so wie schlechtes Kino, ja. Also, und dann fragen wir das Richtige und dann können wir die nochmal loben und dann loben wir den nochmal. Und ist alles okay, die so haben ihr Lob ja verdient, aber nicht in der Pressekonferenz. Da frage ich doch mal kritisch nach. Die erste Frage, wenn man geht, oh, scheiße, wir alle hin. Nee, wieso mache ich das am Ort, wo ich schlecht hinfahren kann? Wieso mache ich das am Ort, wo alle Hotels nach 2 Minuten ausgebucht sind? Und wo soll ich eigentlich übernachten, wenn ich von weiter wegkomme? Das wäre mal meine erste Frage. Ohne das Böse zu meinen. Weil wenn ich ein Projekt vergebe, es muss ja nicht unbedingt ein Flughafen vor Ort sein. Den hätte ich zwar auch gerne, aber das war verlangt ja, um Gottes Willen. Nee. Aber es muss gut hinkommbar sein, es muss ausreichend Hotels und ähnliches geben. Infrastruktur, Parkplätze. Ja, das war... Naja, aber ist das in Ulm gegeben? Ganz ehrlich... Ja, Ulm war ja nicht Project. Doch. Welches ist das Geocache? Nee, Ulm war doch kein Project. War das nicht. Doch. Dann gucken wir nach. Guck mal nach. Nee, Ulm war Project was. Geocaching. Ja. Ja. Guck mal. Also ich fand die Pressekonferenz, was es so richtig aufgreift, inhaltsleer. Wirklich inhaltsleer. Ja, du hast auch eine Pressemitteilung. Da kamen zwei, drei Fragen, die so ein bisschen... und dann kamen auch noch so Aussagen, die, wo ich dachte, oh scheiße, da fragte irgendeine Pressetante, merkte sie sofort, dass die keine Ahnung vom Geocaching hatte. Die fragte, das hörtest du an die Fragestellung. Und das erste kam, ja, wir sind halt alle eine große Gemeinschaft. Ein Scheiß seid ihr, seht ihr schon an mir. Ich bin nicht Gemeinschaft und ich habe mit euch auch nichts zu tun. Punkt. So. Also, sorry, aber ich finde das widerlich, Geocaching immer so zu verkaufen, wie die Realität nicht ist. Natürlich ist es eine gewisse Gemeinschaft, aber wir sind keine große Familie. Sorry, dafür ist viel zu viel. Guck in die grüne Hölle, ist die Antwort genug. Also, so würde ich es nicht verkaufen. Und auch, da wurde auch irgendwie in Gruppen cached man hauptsächlich. Nein. Hier, ich melde mich, nein. Genau. Also sorry, da bin ich das lebende Beispiel dafür, ist es eben nicht so. Also das fand ich alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hatte wie heißt er hier, Aeon gemacht. Okay. Der hat da so zwei, drei Aussagen tätig, wo ich dachte, wovon redest du denn da? Also, ja, das ist natürlich aber was sich verkaufen soll. Ja, aber dann... Man möchte ja nicht im Prinzip den Einzelkämpfer, der durch den Wald geht, ja, klar, und sich einfach an der Natur erfreut und sagt, bin ich froh, dass ich keinen anderen sehe. Ich sehe das Hobby als Ablenkung zu meinem Beruf, Entspannung, Gedanken, woanders. Ja, aber dann ist das keine Pressekonferenz. Dann nenne ich das vielleicht, ja, das ist eine Bundespressekonferenz, wie von der Regierung, aber wenn da nur gelogen wird, ich meine... Also das, in Ulm war sogar ein Projekt Ford. Das war also tatsächlich ein Projekt. Das war ein Projekt. Und das war sogar irgendwie Projekt Ford. Das war so zweimal hintereinander in Ulm. Deswegen kann ich diesen Kritikpunkt mit Essen auch gar nicht verstehen. Dass man sagt, von Zanten, Essen, warum ist es so nah beieinander? Ja. Ulm war zwei Jahre hintereinander. Doch, den Kritikpunkt Projekt kann ich völlig verstehen. Sogar, ich habe Ulm schon nicht verstanden. Jetzt erst recht nicht. Was kommt als nächstes? Da liegt es dazwischen, Essen und Zanten. Oder? Scheiße, man sag mal Realisten aus Hamburg, kannst du auch nicht hinfahren mit dem Auto. Das ist das, ich sag dir doch, ja, da kommt die Grenze in Nordrhein-Westfalen und da darfst du, wenn du nicht über 60 fährst, ohne Führerschein fahren, offensichtlich. Ich fahre dann auf der dritten Spur auf der Autobahn links mit 60. Letztendlich hat man das schon mal besprochen, wie so ein Projektstatus zustande ja kommt. Und ja, setzt sich hin und sagt, die finde ich gut. Aber man kann es. Offiziell. Es kam ja dann, warum ist es Essen geworden, wenn es jetzt Zanten ist? Aber wenn du die Historie anschaust, das gab es schon näher. Es gab schon aber es gab auch schon zwei Kriege und nicht mehr keinen dritten. Also das macht ja nicht besser, dass es das schon gab. Also ich weiß nicht, wie das wirklich beschlossen wird, aber das ist in etwa so transparent wie die FIFA. Also mir war schon klar, als ich in Zanten rumgekommen bin, von dem Zanten-Event, wenn ich da rumgegangen bin, dass das Glück auch wohl werden wird, weil der Auftritt war einfach gut gemacht. Phänomenal. Also das Hamburg, wie heißt das? Mega Hamburg? Mega? Ja. Das hat auch einen guten Auftritt gemacht. Wieso waren die schon da? Bisschen weniger als Bremerhaven. Wieso waren die da? Gar nichts, nein. Ich hätte nur gelesen, dass sie das von irgendeiner Seite übernommen haben. Ja. Ich gucke nochmal drauf. Ist auf der Homepage von Mega Hamburg. Hamburg Mega. Es steht immer noch drin, in Kürze mehr Infos. Ja, das ja, fährt nochmal im Jahr. Ja. Aber wir kriegen das gewuppt. Ja, aber läuft. Wenn du jetzt nochmal auf den Tisch haust, hau ich dir den Kopf. Wieso? Hast du das gerade? Hau mir über die Ohren, die das mal wegfliegt. Ich muss noch die Labcaches locken. Also, letztendlich hätte es eine Pressemitteilung auch getan. Das wäre einfach eine Pressekonferenz. Vielleicht war es auch in dem Raum vollzukommen, weil nachher kamen ja die ganzen Podcaster zu ihrem Podcast zu treffen. Da war ich übrigens auch nicht. Habe ich mir nachher auch beim Mixed angeschaut. Du solltest doch buhnen und so. Ich sollte danach einmal drüber rennen. Ich fand's eigentlich, es fing ganz gut an. Man hat so ein bisschen gesprochen, wie die Technik ist, wie er was macht mit Auphonic, mit Evernote. Und dann, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, habe ich das Gefühl, man versucht sich so gegeneinander auszuspielen. Ja. Also so richtig so. Ich fand das so schade, weil der Patrick hat einen guten Ansatz mal gehabt, da Struktur reinzubringen. Und dann versucht er halt das gleichzeitig. Und das zwar gleichzeitig konnte nicht funktionieren. Ich fand diesen ganzen Podcast auch, also gar nicht böse gemeint, aber erstmal wäre ich enttäuscht gewesen, wenn ich mit 30 Leuten da sitze. Obwohl ich ja auch nicht, ich habe die Idee ja völlig unterstützt. Ich fand das ja gut, dass das endlich mal einer gemacht hat. Habe aber das Gefühl, dass das eher in meinen Augen ein Desaster ist. Und zwar nicht wegen der Leute, sondern wenn da nur 30 Leute bei 12.000 Besuchern kommen, ist das wie so ein großes Signal, dass man schwenkt, wo draufsteht, uns interessiert das ein Scheiß, wie man Podcast macht. Wir nutzen die, wir konsumieren die, aber der Rest interessiert uns ein Scheiß. Nichts anderes ist mir damit signalisiert worden. Also für mich ist die Idee, hat sich erledigt. Ja, aber jetzt pass mal auf, das muss man auch mal sehen eigentlich, wenn du sagst, es sind zu wenig Leute gekommen, mit was für einem Interesse gehen die auf die Events? Den Podcast kannst du als Konserve immer anhören. Ja. Du gehst auf ein Event aus unterschiedlichsten Gründen, die wir jetzt auch schon erfahren konnten. Es gibt genügend Leute, die rennen hier rum und greifen einen Cash nach dem anderen ab. Oh ja, stimmt. Und nutzen im Prinzip das Ding, wo du sagst, okay, ja, wir sind jetzt in Bremerhaven und gehen in Bremerhaven cashen. Ja. Egal, ob da ein Event ist oder nicht, aber das ist der Vorwand. Oder es gibt welche, die sagen, wir gehen auf ein Event und möchten uns bespaßen lassen. Ja. Wo ist hier Hüpfburg, Geselligkeitsspiele für ältere Menschen, wo wir quasi blamagefrei auf Bierkisten Rollbahnen runterfahren können oder Nägel in so einen Holzstock reindreschen. Station Nagin gut. Ja. Aber wie gesagt, es sind so Dinge, wo ich sage, also die unterschiedlichsten Ansätze eigentlich. Ja, es gibt halt Leute, die leben mal ihren Fetisch aus und kommen mit Plüschtieren auf Events. Genau. Also wenn das jetzt von Leuten hörst, die mit einer auflassbaren Plastikpuppe kommen, sollten wir jetzt sehr vorsichtig sein. Aber das ist näher am Leben. Ich hab das auf, mir fehlt das nämlich auf der, bevor ich jetzt wieder zurück zum Thema, in Zantenfilmen ist nämlich auf, dass die alles rumrannten. Und da habe ich das nämlich auch mit Sascha besprochen. Ich gesagt, du, kennst du vielleicht die Folge Schwiegermutter gesucht? Schwiegersohn gesucht. Schwiegertochter? Oder nee, Schwieger gesucht? Nicht Bauer sucht Frau, sondern irgendwie so. Und da war auch einer völlig vernünftig auch, so wie du, Martin. Danke. Und ich dachte mir, was hat der dann zu suchen da? Also völlig normal, cool. Und dann sind sie zu ihm nach Hause. Ich wohne hier noch bei Mama und ich habe ein Hobby. Und ich dachte, jetzt kommt's. Und macht das Zimmer auf, ein Raum so groß wie das Schlafzimmer hier. voller Diddelmäuse. Ach, und dieser Typ wäre auf diesem Event exakt richtig gewesen. Hätte sie auch leben können. Diddelmaus mit, grün angemalt. Ich wollte gerade sagen, es hält nicht auf. Also, Signal, die neue Version. Ich sag ja, das Event, ich habe bis jetzt alle Jahre nur Gutes gehört. Also offensichtlich hat es denen gefallen. Ich wäre damit sicher, ich habe die Tweets gelesen. Oh, wie geil. Hier kann man nicht so leben. Ich dachte mal, bei jedem Tweet dachte ich mal, oh, also, da wäre ich halt. Genau, was er toll fand, habe ich gedacht, ist für mich, oh Gott, ich wäre nach Hause gefahren. Also das, der Vorteil bei Sanken, bevor wir jetzt gleich wieder zum Podcaster-Treffen kommen, würde ich nur noch sagen, war, das war halt ein riesen Fort, also ein Zoll, ja. Mit so Ding. Und du konntest dich da wirklich, für jeden war was dabei. Wenn du shoppen gehen wolltest, gehst du shoppen. Wenn du deine Cash suchen wolltest, raus in die Stadt. Ja. Wir wollten auf dem Spielplatz, irgendwo Spielplätze, Ruhe ja. gehabt. Also wenn man könnte sagen, geh doch auf Hamburger Dom, was ist dasselbe? Was hat das noch mit Geocaching? Ja, du hättest dich auch, auf Hamburger Dom kannst du dich nicht sonnen. Ah, okay, ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten ist das nichts anderes. Das ist mittlerweile für mich kein Event mehr. Das sollte man unter Kirmes einordnen. Irgendwie. Ja, so läuft es auch hinaus. Die Frage ist ja, ob du dafür... Die Frage ist jetzt wirklich, wenn du ein Event machst und dafür jetzt dieses Icon und den Punkt nicht bekommen würdest... Ja, habe ich immer gesagt, nehmt den Punkt mal weg und dann guckt mal, ob ihr nochmal 500 Leute vollkriegt. Bin sehr gespannt drauf. Und ich... Oder Mainz. Ohne Mainz, ohne das Maze... Und das 81er-Scheiß, ja, genau. Der hätte ich mal interessiert, wie viele Leute dann gekommen wären. Ich meine, gut, Münzen gab es eh schon mehr als Besucher da an Coins, irgendwie verschiedene. Die haben ja jede Woche neue aufgelegt. Ja, ja. Da waren ja schon die ganzen Coinsammler. Wahrscheinlich wären die Leute, die das, also das ist echt profimäßig schon aufgezogen, TBs zu discoveren. Vielleicht werden die alle gekommen. Es geht ja auch darum, sich zu zeigen. Jeder hat eine Tracking-Nummer und einen Namen drauf. Ja, und du läufst da rum und du liest da zwischenzeitlich. Ja. Ich kenne dich kenn jetzt, aber. Ja. Ist so. Ist ja so. Die Hälfte davon kenne ich nicht und dann denke ich, das passt. Also man muss auch dazu sagen, als wir gestern auf dieses Vor-Event gegangen sind, habe ich auch schon die Panik in Jörgs Auge gesehen und hat auch sofort reagiert, oh shit, was mache ich, wenn mich hier keiner erkennt? Ja. Und sofort hat er sein Namensschild rausgeholt, hat die Brust geheftet und war total erleichtert. Haben wir gesagt, hallo Sandmann, gut, dass du da bist. Nee, die ersten kamen tatsächlich auf uns zugerannt und haben gesagt, hey, der Zwischenmahlzeit ist da. Wir hatten noch keine T-Shirts an und gar nichts. Und sind dann hier vorbeigelaufen, da war die Enttäuschung groß. Also so eine Rampensau bist, so eine Mediensau. Erst muss die Hose ausgezogen, da ging es, da kam dann auch ein paar. Aber vorher, das muss der. Da kam tatsächlich ernsthaft einer auf mich zu, abends auf dem Rückweg zum Hotel. Und, Mensch, geistig Sesammann. Ich war also, das war das Einzige, was ich hier sprachlos war. Ich habe dann auch gedacht, dass ich bin nicht Sandmann, ich bin Appa. Ja. Oh, fast, da haben wir ja jahrelang. Nee, ich habe gedacht, der freut sich. Ja, so ist schon okay, aber es ist ein Trend da, dass man das machen muss. Wir haben es ja auch drauf. Natürlich. Und, aber ganz ehrlich, du läufst ins Event, dann läuft da einer vorne mit Blutwurst 0815 oder Pubacke, Sprühwurst, habe ich letztens gesehen. Sprühwurst Deluxe. Hinten drauf mit TB. Nummer, ja, das bleibt dann hängen, aber. Das wäre mir zu lange zum Logbuch. Ja, ich weiß ja nicht, was er ins Logbuch macht. Da schreibt das gar nicht rein. Ja, trage ich mal ein. Was? Mein Name. Ja, und das ist einfach. Letztendlich ist es ein Treffen von vielen Selbstdarstellern, die ein individuelles Hobby betreiben und das trifft sich dann halt auf so ein Event. So einfach ist das. Ja, jeder aber das Event ist anders. Ja, ein Unterschied, wie ist das Event geplant? Ich fand das so gut, die drei Beispiele. Mainz war für mich eine reine Statistikgeschichte. Dann kam Xanten, das war echt eine Kirmes. Und hier ist ein Treffen wie früher. Nee, doch, komplett Bespaßung. Das ist für mich Kirmes. Nee, da ging es nicht darum, sich zu. Aber da stand nicht im Vordergrund, wir treffen uns und unterhalten uns, sondern da stand im Vordergrund geile Arena, geile Stadt, geiles Cachen zusammen. Ja, geile archäologische. Ich brauche nur die Tweets lesen. Genau. Oder auch, aber da treffen sich nicht alle, die sind mit Fahrradgruppen zum Cachen gefahren. Ja, ich will das gar nicht negativ reden, aber dann fahren die dahin, um gemeinsam Cachen zu gehen. Für mich ist das kein Event, sondern gemeinsame Treffpunkt, um gemeinsam zum Cachen zu fahren. Kann man machen, muss man nicht. Ja, aber für mich zeichnet ein Event aus, dass jeder daraus sich das rausholen kann, was er möchte. Ich möchte jetzt, also zum Beispiel im Gipfelstürmer-Event, da war doch diese Planwagenfahrt, ja? Das Event hat mich auch gereizt. Im Endeffekt, wenn ich jetzt über diese Planwagenfahrt drüber denke, wenn ich mit dem Planwagen mit 20 Rentnern da sitze und krümel, da habe ich natürlich auch keinen Bock irgendwie. Und bei Sanden kannst du das rausnehmen. Und das ist das Gute an Bremerhaven, dass du das hier auch rausnehmen kannst. Nee, aber du kannst in Sanden, nein, kannst du nicht. Wenn ich nach Sanden fahre, wird das für mich nicht schön. Nicht, weil es dann schlecht wäre, um Gottes Willen. Ich will mich mit den Leuten da treffen und ich merke hier schon, dass mich das schon stört. Ja, dann sehen wir uns nachher, nee, wir haben noch die Schifffahrt. Nee, wir haben noch die Bustour. Ja, dann leck mich am Arsch, mach doch Urlaub und kommt nicht auf ein Event. Ich finde das gar nicht schlimm, soll jeder machen, wie er will, natürlich. Aber deswegen gehe ich zu solchen Events nicht. Anstatt die Leute zu treffen, fahren die alle sonst wohin. Ich sehe ja keinen. sind ja alle unterwegs. Das muss ich dazu sagen, das ist für mich auch ein Grund, warum das Project Glück auf vom Zollverein mich nicht reizt. Also ich kenne tatsächlich einen Zollverein und ich muss dazu sagen, das ist ein wahnsinniges Gelände, auch geil, das ist, ja. Und unwahrscheinlich beeindruckend, bloß wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind 5000 plus Leute, dann wird selbst diese riesen Zeche verschwinden klein und wirkt gar nicht mehr. Der Flair geht verloren. Denn wir fahren so mal hin, ne? Ja, haben wir eigentlich gesagt, wir fahren mal so hin, weil auch das Ruhrmuseum fällt am Eventtag. Wenn wir schon ihre tragen, uns kurz an. Musst du ja nicht. Der Lokservice ist ja auch wieder da. Nee, ja. Aber sehe ich auch so. Gerade so, also Xanten kenne ich ja, aber zwar gerade bei Zeche Zolle wäre auch mein erster Gedanke. Das war da so schön, da möchte ich nicht mit mehr als was weiß ich, wie viele Leute. Ich war damals mit Heike alleine da. Wir hatten ja mal 3 Wochen in Essen tatsächlich gecampt. Da gibt es tatsächlich einen Campingplatz. Und war da auch von dieser Zeche Zollverein. Die war schon fantastisch, aber umso leerer, umso geiler. Ich wollte gerade sagen, umso mehr wirkt doch die ganze Kulisse. Absolut. Und ich war mal abends da und dann ist dann also auch mit so einem blauen Licht und dann dieser rostige Stahl. Und wenn dann die Sonne untergeht, das ist so beeindruckend. Wenn du dir jetzt auf diesem Bild, in dieser Kulisse, noch einfach tausende Leute, die Zeche langlaufen. Alles im Bach. Frühwurst Deluxe, ja. Ja, genau, dann noch vor dir vielleicht noch ein Bier da drauf. Ja, aber wir müssen mal wichtig dazu sagen, weil das ist aber reine private Meinung. Wollte ich mal sagen, man wird einem immer schneller unterstellt, man will da schlecht reden. Ja. Darum geht's gar nicht. Das Event soll doch stattfinden, um Gottes Willen. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir wollen das Event nicht haben. Aber was mir echt fehlt, ist eine Unterscheidung. Ich möchte auf den ersten Blick sehen, was sind das für Events. Ich hätte den Gipfelstürmer fast nicht mitgemacht, weil da Stammtisch hinterstand. Und ich mag Stammtische nicht, weil meistens werden da irgendwelche Listen ausgetauscht und irgendwelche Lösungen verraten, dann will ich. Du hast ja auch die Datenbank, du brauchst ja nicht die Lösung. Das kommt auch dazu. Und ich wende die auch an. Ja, aber dann wende die nicht mehr an. Das habe ich selbst gemerkt. Ich habe diese Datenbank einmal angeguckt. Ja. Dann lag die 4 Wochen in GSAK und habe sie weggeschmissen. Ich benutze die einfach gar nicht. Also ich glaube auch nicht, dass viele die. Aber gestern haben wir es ja richtig clever gemacht, oder? Wir sind also zu dem Vorevent gegangen und da haben sich auch schon ganz kleine Schlangen immer an den einzelnen Caches gebildet und wir haben gesagt, hey, da ist eine Schlange, hast du die drauf? Und da sagt er, nee, kann kein Tradi sein. Sag ich, muss ein Mystery sein. Komm, lass uns das gleich abgreifen, die Dose. Dann haben wir so ein bisschen Ahnung losgetan, aber ohne uns so richtig zu outen. Und dann, also wir alle. Genau. Und wo, dann, war das Logbuch? Nee, die beiden wollten uns erst nicht so richtig sagen, wie wie es dann heißt. Die waren so ein bisschen pissig. Die waren so, genau. Und wir haben es dann aber so getarnt und haben gesagt, ja, wir wissen nicht mehr genau. Es gibt nämlich 2 von der Sorte eben, ob sie Nummer 2 ist oder Nummer 3. Er hat das gemacht. Ich habe mich umgedreht. Die war peinlich wieder, weißt du? Okay, ich wollte ihm gerade eine reinhauen, weil was für ein Idiot, weißt du, die greifen alle die Caches ab und wollen mir nicht sagen, was für ein Cache das ist. Halt, was für Arschgeigen. Ja. Das sind für mich die Oberasen. Also er wollte nicht mir eine reinhauen, sondern den Vorleuten. Also er war froh, dass ich ins Logbuch reingetan habe. Ja, du bist ja echt dickfälliger als ich. Ja, stehe ich auch mit drin? Nee. Ja. Scheiße. Hast du nicht mit eintragen? Nee. Gut. Dann ist der Podcast jetzt. Das Podcast jetzt zu Ende. Ja, doch, mein Name steht doch drin. Also. Genau, da kann er nicht sagen. Ja, du sagst, du hast als mein Bindestrich Name gesagt. Mein Name. Ja. Ich habe ihm halt wieder gesagt, trage mich mal mit ein. Sie sagt, was soll ich reintragen? Ich sage, mein Name. Mit Bindestrich hast du dazu gesagt. Ich habe sie dann leider wörtlich gemacht. Also du hast die Chance, den zu locken. Ah, ist das schlimm. Ist sogar Lost Place Mystery. Also. Ja, auch voll in Lost Place. Ist gestern aber auch ein bisschen verloren gegangen, weil kaum, dass wir das wieder zurückgelegt haben, kam schon den nächsten. Ja, das stimmt. Aber anständigerweise, also wir sind ja richtig hingelaufen und haben direkt in die Dose aus der Hand genommen quasi. Die anderen haben tatsächlich am Straßenrand gewartet, bis wir fertig waren. Und dann sind sie erst hingegangen. Und das war halb 11 stand da noch so ein Bus. Das ist sowieso das neue Hobby. Zu warten, bis man das wieder zurücklegt. Echt? Ja. Jetzt respektvolles Geocaching. Respektvolles. Also, möglichst kein Kontakt. Ja. Jetzt kommt die Gegenfraktion nämlich immer mehr auf, aufgrund dieser Füllung. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, kein Kontakt. Genau. Ich gehe auf ein Mega, ich möchte keinen Kontakt mit anderen Cacher. Ich denke, fuck, was sind da viele Menschen da? Du musst über ein Mega immer gehen, jeder dich anspricht, verpiss dich, du Arsch. Ja, genau. Das willst du, Wichser. Ich könnte mal, weißt du, was dir bei so einem Mega eigentlich fehlt? Die Jungs mit dem Wachturm an der Ecke. Die hätten jetzt mal richtig was zu tun. Ja, die hast du ja, das ist der moderne, der mit dem Penis am Kopf. Lass uns mal zum Ernst zurückkommen. Wir haben heute nur. Das sind die auch religiöse Sachen. Wir können heute nicht ganz so rumalbern. Wir müssen heute einfach. Okay. Wo waren wir denn? Wir waren beim Podcast. Genau, wir waren beim Podcast. Ich fand es ein bisschen schade. Letztendlich sind wir ja alle. War einer in Mainz? Nee. Du auch nicht, ne? Doch, vorher. Ich war tatsächlich vorher. Lass uns drüber reden, wie du vorher da warst. Also, ich fand es ein bisschen schade. Ich meine, letztendlich machen wir alle einen Podcast. Du hast deine Hörer oder du hast deine Hörer nicht. Das ist immer noch eine kleine Anzahl von Geocachern. Da muss man sich nicht auf einer Bühne versuchen zu profilieren und dann vielleicht auch noch zu profilieren gegenüber anderen Podcasts. Ja, also ich mit dem Profilieren jetzt mal, da gebe ich dir recht, weil mit der Bühne fand ich jetzt nicht, also die Idee hätte ich auch gehabt, dass man sich echt auf die Bühne setzt und das versucht. Nee, allerdings als ein Podcast, weil mehrere, du hast, das alle, ja. Merken wir ja schon, die beiden kommen ja kaum zu Wort, obwohl er sonst auch viel redet, aber die reden sowieso schon tot. Und dann noch drei andere, wie soll das gehen? Du, das läuft einfach nur so, wie das auch manchmal so eine Übergabe macht. Der macht ja eine Stunde, dann fünf Minuten Pause. Das hätte ich besser gefunden, ja. Eine Stunde ja. Und labert einfach in dieses Mikro rein. Aber ja. So ist natürlich ganz klar, jeder will Aufmerksamkeit, jeder möchte auch, nachher gehen ja auch die Hashtags raus, hey, und ja. Nehmt nochmal unseren Aufkleber. Also ich finde immer so geil, ich fand schon am Anfang, ja, hier sind ja alle Podcasts, die sich mögen. Ja, Junge, du bist so hohl, dass deine komischen Anspielungen wirklich auch noch der letzte Bauer versteht. Du bist nicht der Klügste, sondern du bist unten auf der Nahrungsleiter. Mach nicht, versuch gar nicht erst, das so unauffällig zu machen. Wenn du ein Problem mit mir hast, sagst du, der Demo, die ist eigentlich ein Arschloch, gut, dass der nicht hier ist. Und den haben das alle begriffen. Weißt du, aber wenn so einer mit so einem IQ von Knickebruder ankommt und mir dann so hinten rum einen reinwürgen will, dann denke ich immer, Mann, du armer Willi. Und wenn ich mich hier so auf Mega umhöre, bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Ja. Also, ich sage jetzt auch nichts dazu. Er hat ja auch nur mit mir irgendwie ein Problem, warum, ich weiß es nicht. Oder mit mir. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Er weint ja dann auch. Ja, soll er weiter heulen. Und ja, ihr habt immer Probleme, ich komme mit jedem klar. Ja, ich auch grundsätzlich, bloß ich finde immer, wenn jemand austeilt, dann muss er auch einstecken können. Ich teile gerne aus, oder wir teilen auch gerne aus, aber wenn man dann hinterher ins Kopfkissen weinen muss, schwierig. Was haben die alle gegen mich? Aber bevor man voll die Breitseite abschießt, dann. Lass uns die Bashing raus. Nein. Also ich hab auch in dem Artikel deutlich gesagt, das lag auch nicht an dem Podcast. Da waren ja auch verschiedene, also es war ja auch ein sehr verschiedenes Publikum angesprochen und trotzdem waren nur 30 Leute da. Also es zeigt sich einfach, es liegt nicht an dem Podcast. Die Idee funktioniert einfach. Na, würde ich jetzt, weil ich vor Ort war, nicht ganz so unterschreiben wollen, weil die Lage dieses Treffens und der Pressekonferenz doch sehr exponiert von allem anderen. Habe ich heute vom GC-Treffen auch gehört. Unser erstes Hörertreffen lag fast 45 Minuten vom Eventort fertig und wir hatten genauso viele Leute da. Daran siehst du, das hat funktioniert. Ja, aber wir sind auch cool. Nein. Ja, natürlich. Wir haben da Kuchen mitgebracht. Ernsthaft. Die Geschenke bekommen. Ja, den haben wir geschenkt. Nee, aber es ist einfach so, da hattest du Leute angesprochen, die eh schon sich für Podcasts interessieren. Ja. Ein anderer Hörerkreis. Aber Leute, denen zu zeigen, wie Podcast gemacht wird, interessiert offensichtlich nicht genug. Ich bin gespannt, wie viele Leute kommen zum Hörertreffen. Ich bin tatsächlich ein bisschen hebelig, weil ich überhaupt nicht vorstellen kann, sitzen wir tatsächlich nur mit 10 Leuten, das sind nämlich die Podcaster, die kommen. Ja, pass auf, wir sitzen nicht 38, mit 38 Flaschen Bier geteilt durch 10, geht du ganz. Ziehst da einen ab, einer trinkt ja keins. Aber ja. Ich habe ein paar Tessen organisiert. Wenn es wirklich traurig ist, muss ich kurz einfach mit 10 leer. Zur Not kann man Mandy auch aufteilen vielleicht. Ich weiß nicht, ob heute 10 oder 100 Leute kommen, keine Ahnung. Aber ich werde mit dir das heute tatsächlich, oder ich bin ziemlich sicher, es heute mehr kommen als auf diesem da in Zanten. Und nicht, weil wir die besseren, ja gut, die sind natürlich die wichtigen Podcasts hier, aber ernsthaft, weil das andere Geschichte ist. Hier ist ein Hörertreffen, das interessiert die Leute mehr, es ist dicht am Event auch dran. Und das andere war mehr so eine technische Vorführung. Du hast die Leute ja nicht getroffen, wenn die da oben live Podcast machen. Das ist ja eine ganz andere Gestalt. Ich glaube, das hat viel Leute gekostet. Ja. Weil bei 12.000 Leute, 30 Besucher, auch wenn das weit draußen ist, sorry, das sind Geocacher, die ein paar Meter schaffen, die meistens, wenn sie mit dem Auto kommen. Oder mit dem Taxi fahren. Ja. Das war ja schon auf dem Event. Du musstest halt dann wirklich 10 Minuten laufen. Ja. Das könnte ein Problem sein. Aber bei 12.000 Leute, 30 Zuschauer, sorry, die Idee war damit ein Desaster. Nicht die Veranstaltung, aber die Idee war ein Desaster. Ich darf das ja sagen, weil die Idee mit auch, oder auch zumindest hatte ich die gleiche, also ich hau mich damit ja selbst in die Pfanne. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwann reinreiten würde. Deswegen darf ich es mal so sagen. Das wäre es auch gewesen. Die Idee habe ich mir. Die Idee war es gar nicht da. Ja, die Idee habe ich mir komplett abgehakt. Das ist gute Planung. Vorher festgestellt, das könnte. Ja, genau. Lass die anderen mal reinlaufen. Falls es doch klappen sollte, können wir das ja noch später machen. Genau, ja, nee, so in der Art. Nee, aber ernsthaft, also ich habe gemerkt, das ist noch zu früh. Also da kriegst du keine Leute für. Bin gespannt, heute, glaube ich, werden tatsächlich mehr kommen als da, bin ich fast sicher. Ja, ich sage ja, das war gestern eigentlich auch schon ganz charmant an dem Vorevent, dass wir da gesessen sind in dem Restaurant und viele hergekommen sind und einfach auch schon gequatscht haben und auch gesagt haben, wir kommen morgen vorbei. Das machte mir so beim 10. langsam Angst, der dann sagte, ich komme vorbei, ich denke, angemeldet hatten sich 3. Das könnte eng werden. Ja. Wir müssen auf jeden Fall einen Sitzplatz haben. Wir müssen schneller los. Wir müssen auch aufhören, auf dem Tisch rumzuhauen. Ich finde das gut. Ja, sonst muss ich doch noch auf dich einschlagen. Ja, aber ich bin Gast, ne? Ja. Und du sitzt weit weg und kommst auch nicht so gut auf den Tisch rauf. Ja, das ist nämlich Melanie hier von unten immer mit dem Bein. Da bin ich gar nicht. Mit dem Kopf auf den Tisch. Ja. Ich krieg hier immer einen ab. Ja, genau. Versucht auf den Tisch zu kommen, ja. Nein, also irgendwie normal. Du sagst aber insgesamt war's gut. Ich sage, insgesamt war es gut. Gut, wir waren da auch mehr, um Leute zu treffen, haben auch mit ein paar gequatscht, waren dann auch in der Innenstadt, haben uns das war total, total gut, mit Sascha und Manuel durch die Innenstadt, ne? Und dann, aber das ist so absurd, ich gehe auf ein Event und gehe dann in die Innenstadt. Ja, ja, wir wollten was essen, weil wir haben vorher gehört, oh, die Currywurst hier, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und eine Currywurst, wenn einer sagt, kann man machen, muss aber nicht, ist lieber nicht, ja? Also was kann so eine Currywurst falsch sein? Ja. Sind wir da rein und ich sehe nur so, geil. Römerdöner, den Laden, schönes Restaurant, setzen wir uns rein. Ja, was wir nicht gewusst haben, veganes Restaurant. Vegan. Oh nein. Ja, ich habe erstmal einen Römerdöner vegan gegessen. Geht auch. Ich möchte den nicht mal. Und ein Flammkuchen. Fleisch ist. Okay. Aber ich saß wirklich vor dieser Karte und habe gedacht, ja, aber fuck. Ey, wenn, wo du das sagst, so, das ist ja, gehst du auch zum Skatabend, wenn die spielen, gehst du mittendrin mal eine Stadt gucken? Oder? Nee, ich gehe nicht zum Skatabend. Aber ganz ehrlich, für mich reicht so ein Event nicht, um mich einen Tag zu besparen. Das reicht, da ist einfach zu wenig auf dem Eventplatz selber da. Was soll ich machen? Soll ich 4 Stunden durch die Händlermeile gehen? Soll ich mir irgendwie, ich habe ja sogar noch eine Führung mitgemacht. Ich gehe da hin, also ich weiß jetzt schon, wir haben hier wieder ganz Tag und ich schaffe es trotzdem nicht mit allen zu stellen. Bin aber froh, ich labere mir heute tatsächlich wieder heiser. Morgen kann ich wieder drauf sprechen. Weiß ja, genau. Aber dafür bin ich hier. Genau, genau der Punkt eigentlich. Ja. Ne? Also, wobei es gibt in meinen Augen schon auch interessante Events vom anderen Charakter her, wo man sagt, da ist also nicht nur das Treffen im Vordergrund, ja, sondern da ist eigentlich auch ganz klar eigentlich, dass auch die Punkte nicht gefaked werden. Weißt? Also es gibt ja Events, ja, auch, ja, ja, wo du sagst, okay, du hast jetzt eine wahnsinnige DT-Wertung, wo du sagst, ja, okay, ich muss jetzt die Treppe in den ersten Stock hochgehen am Event und das rechtfertigt schon mein T4. Ne? Das Übliche, ja. Ja, genau. Aber und die nicht hoch. Ja, genau. Und da könnte man jetzt T5 machen. Das musste genehmigt von oben, das geht nicht. Genau, okay. Oder die Schwierigkeit, in so einem Tumulthaufen von vielen Geocaches das Logbuch zu finden, rechtfertigt ja. 5. Zumal du keinen Logbuch schreiben musst, ja. Ja, genau, aber das ist, meine Idee ist, wo ich sage, es gibt die Events, wo, also ich habe da mal eins rausgesucht, weil das mir eigentlich auch als angenehm ist, kein Mega, sondern das heißt Frühstück an der Isar. Ja, das erzählt. Genau, und das ist T4, aber auch tatsächlich begründet, weil du musst auf so eine Insel in der Isar schwimmen und deine Brotzeit mitnehmen und nur dort ist auch das Logbuch. Wie geht denn das? Ja, kannst du erwarten oder sowas. Ich denke mal, du trinkst vorher. Ist egal. Also wie gesagt, du musst ein Stück weit die Isar durchqueren. Also wir haben auch gesagt, du kommst da trockenen Fußes in keinem Fall hin, sondern du musst tatsächlich durch die Isar durch, um auf diese Insel zu kommen. Und das finde ich eigentlich auch, wo du sagst, okay, Frühschwimmer, das ist irgendwas, wo ich sage, ja, da steht das auch im Vordergrund. Ja. Dass man sagt, okay, es ist klar zu erkennen, was erwartet mich da, was du ja vorher auch schon angesprochen hast, eben nicht Stammtisch. Und es ist auch irgendwie, finde ich, eine pfiffige Idee dahinter. Aber da habe ich auch wieder, diesen Effekt, dass alle zusammenbleiben, das ist mir auf so einem Event tatsächlich wichtig. Wenn die da mal alle weglaufen, dann nimmt sich das, oh, guck mal, wir haben Feuerwalze im Chat. Mit Feuerwalze, wir grüßen dich, war das immerhin ein Live-Chat. Also du musst heute ein bisschen mit dir zusammen, mit dir alleine beschäftigen. Dich beschäftigen, weil wir haben hier so einen kleinen Bildschirm, dass wir... Das kann er, mit sich selber beschäftigen, das kann er. Da sind unsere Hörer alle gut drin. Aber nochmal, du sagst gerade, dir ist wichtig, dass die Leute zusammenbleiben, aber ganz ehrlich, bei 12.000 Leuten in Zanten, da ist, möchte ich nicht, dass 12.000 Leute nicht rum sind. Nein, deswegen ist er hier. Ich finde das Zanten-Event völlig okay, sonst nicht sehr gut wieder machen. Da würde ich aber nie hinfahren, weil das da auch nicht funktionieren kann. Ja. Da haben wir hier so viel erzählt. Doch, war ein gemütliches Event. Ach Mensch, erzähl mir das. Das kann nicht gemütlich sein mit 12.000 Menschen. Fertig. Ja doch, aufgrund des Parks, wie groß der war, konntest du dich tatsächlich zurückziehen und dann liefen im Abstand von 100 Meter an dir Leute vorbei und da war keiner. Ja, aber ich habe nicht so einen Effekt wie gestern. Wir setzen uns zum Essen hin, sehr zentral. Und es müssen, da mussten alle an uns vorbei. Also, da hast du jeden gesehen, weil es ging nicht an. Nee, bei 12.000 Leuten geht das. Der Soro kam anmarschiert, mitten auf dem Gehweg. Ne? Ja, genau. Ja, wir haben uns vor die Anmeldung, deswegen hat das so lange gedauert. Genau, jeder, der bevor der Anmeldung musste, erstmal eine Stunde mit uns sein. Nee, wir hatten so ein Restaurant, das noch offen war, das war nur so eine Meile, das war relativ klein auf die Fläche wieder. Ja, genau. Und dadurch trafen sich alle. Und das passiert dir auf den Großen nicht mehr, auch wenn sie dir noch so viel erzählen. Selbst mit Verabredungen. Ich habe das in München, wollte ich den Nuffi 66 damals treffen, weil wir wollten dann einfach mal kennenlernen. Wir haben das nicht geschafft, obwohl wir getwittert haben, weil es so groß war da und nicht so richtig feste Punkte da war. Es ging nicht. Ja. Letztendlich also, lockt so ein, ich würde mal sagen, wo wir in diesem Restaurant waren, erstmal wegen zum Essen, zum anderen willst du auch mal irgendwie raus. Also du hast da auch auf so einem großen Eventen viel auf, wie soll ich das sagen, Beleidigung fürs Auge ist zu hart, aber du hast häufig, weißt du, wenn da 3 Millionen Leute mit so einer Plüschtier oder Camouflage, wenn der Camouflage mal über den Bauch gepasst hätte. Oh, auch, jetzt bitte nicht Details. Leider hoch, ja. Jetzt wird's ja ekelig. Naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, und dann brauchst du auch mal ein bisschen Ruhe. Ja, aber das war genau der Ansatz. Ich will an dem Tag keine Ruhe. Deswegen finde ich das Event ja nicht schlechter, aber ich würde es nicht besuchen. Und was mir einfach fehlt, ist genau das Gleiche, passiert mir beim Cashen immer mehr. Von mir aus ein Attribut oder was auch immer ich möchte, die einfacher aussortieren können. Weil wie soll ich denn noch Events rausfinden, die ich zum Beispiel mag? Wenn die alle nur noch, das gibt nur Giga und normal, also, oder Mega noch so. Du magst ja nichts. Doch, frag mal die vom Gipfelstürmer, die ich glaube, den Artikel danach haben sie sich an der Wand gekriegt. Ulrike, ne? Meinst du? Ja. Und Hilde. Hilde jetzt. Hilde und Sieg. Ja, Hilde und Sieg jetzt. Hilde und Sieg hat sich vorhin, also, die hat sich wieder so einen schicken Pulli machen lassen und nicht mehr gekriegt, dass da Hilde statt Bein drauf stand. Seitdem heißt sie Hilde. Hilde. Die fesche Hilde. Aber das war geil. Also der erste Tag war noch besser als der zweite, aber mit 13 Mann in einem Planwagen, das war cool, weil es mussten sich alle miteinander unterhalten. Es gab einfach nichts. Entweder der Hälfte schießt dich. Was anderes war gar nicht möglich. Da gebe ich dir völlig recht. Also es gibt tatsächlich, du hast ja die Entscheidung, Event, Mega, Giga. Ja. Mega und Giga, da kannst du noch sagen, interessiert mich ja die Stelle, wo es ist und so weiter. Du weißt auf jeden Fall, ist es viel. Es ist immer auf jeden Fall viel. Ja. Bei einem normalen Event, und darum geht es ja auch. Moment, halt, aber vorher Giga. Da finde ich es noch viel wichtiger. Guck dir doch mal Mainz und Xanten, die haben mal eine völlig unterschiedliche Ausrichtung gehabt. Das heißt aber einfach beide Giga. Ja, aber das eine war Project. Ja, aber es ändert ja nichts. Nee. Aber die Ausrichtung von Von Zanten war halt in Ganztagesbespaßung für Familie. Ja. Und in Mainz ist doch keine Familie mit dem Kinder. Da geht es doch nur um Statistik. Da hätten die Kinder doch nur gestört. Ja. Da willst du doch 81 Mysteries lösen. Noch nebenbei. Wo du vorher die Lösung schon im Internet gefunden hast. Aber damit du deine Matrix dann 15 mal voll kriegst. Und 13 Icons an 7 Tagen, in einem Tag. Und auf Brustwarzen gelaufen. Und das ist aber, hier hast du, lief hier auch rum. Hast du auch gesehen, T-Shirts, ne? 16 Länder in 24 Stunden. Nee, echt? Ja, lief rum. Da hättest du jetzt auch mit deiner Pimmelfechtkrawatte schlecht ausgesehen. Ich habe ja diese drei Runden, wenn dann 10 Minuten die Kleine daneben. Ich hatte ja die 3 DIN A4 Seiten mit den Souvenirs mit, aber es war so windig, so am ersten Tag. Also sonst hätte ich ja auch ordentlich auf die Kacke gehauen. Ich habe mir die hinten so als Arschfaxe hinten reingemacht. Die kann ich rausholen, dann kannst du die... Ich wollte mir die auf den Bauch tätowieren lassen, und falls ich abnehmen, muss ich halt so hochziehen. Das ist sowieso der neue Trend, ne? Tätowieren, ne? Ja auch, ne? Oh, da war doch das eine nette Video, ne? Mit dem, der auch rumgelaufen ist in Ulm. Ja, der lebende TB. Der erste lebende TB. Ich glaube, der ist aber nicht der erste. Bekannt ist der Geocacher, wo es gibt, ne? Ich glaube nicht, dass es eher, genau. Ich glaube, das ist aber nicht der erste. Ich glaube, Lilith war vor ihm. Ja, mag alles sein. Also, mal abgesehen davon. Die sollen sie ja selbst entscheiden. Ja. Manche nehmen das ja persönlich. Ich weiß nicht, keiner, was er damit umgeht, weiß, ob ich es gemeint habe, weil die Leute so machen, was sie wollen. Ich schreibe denen da nichts vor. Aber das letzte Mal, dass Menschen sich Nummern tätowiert bekommen haben, ist irgendwie in diesem Land unglücklich, das jetzt wieder zu machen. Egal, ob es ein TB ist oder nicht. Ja, jetzt machen sie es aber freiwillig. Ja, dann habe ich so meine Schmerzen damit. Also, aber das ist nicht mein Haut. Ich muss das nicht sehen. Das ist die Frage, du, weil der eine ist ja umgelaufen, hat dann Arm direkt hochgekrempelt gelassen. Ja, also im Sanzen habe ich das auch gesehen, bei 3 Leuten. Einmal die Wade hochgekrempelt, oder? Genau, kurze Hose. Die Wade hochgekrempelt. Ja, weißt du, was ich meine. Kurze Hose, ja. Und da war auch tatsächlich so, was ist denn das eigentlich? Was ist das? TB-Icon. Ja, der Käfer. Käfer, ja. Manche sagen auch so eine Zecke, oder? Ja, ich weiß es auch nicht. Und dann da drauf, habe ich gesagt, na, schwierig. Ja, ich finde es nicht hübsch, aber das ist nichts, das stört mich doch, ich soll es auch machen. Also ich finde auch immer, wer so über den Platz läuft und so ganz auffällig und vorhin haben wir einen gesehen, du merkst ja auch die Effekte, da lief einer an mit so einem grauen, mit so einem Rucksack, mit so einem Wüstenfarben, Tarnrucksack. Ja, kommt dann direkt aus Afghanistan. Hinten so Pappdinger drauf, also den konntest du praktisch erweitern, den Rucksack. Und dann hat er dann so eine Sunny-Kleintasche drauf und so eine Nahrungsmittel. Ja. Und du sahst, alle standen auf. Der machte sich von ganz alleine lächerlich. Brauchst du eigentlich gar nicht mehr durch den Kakao ziehen, weil der läuft da lang und einig. Eigentlich finde ich schön. Ich habe was zu lachen, wenn ich den sehe. So, die deutsche Weste wäre schon auch. Und das ist doch das Wichtigste, dass du bei dem Event was zu lachen hast. Ja. Und deswegen gehen wir auch gerne zu diesem Event. Ja. Was machst du, wenn der gleich zum Hörer treffen? Ich meine, ganz ehrlich, wir dürfen ja auch nicht zu, was machen wir denn hier mit unserer Mandy heute? Das ist eine Menge Geld einfach in den Ofen geschmissen. Ja, stimmt. Kriegst du übrigens noch Kohle, sag mal. Lad da eine kleine von ein. Da laufen die Leute durch die Gegend, nach 3 Wochen ist das alles... Nein. Doch, ist keine TB-Nummer drauf, ist nichts wert. Ich hab vorhin schon, bei den Reviewern hatte ich einen auf dem Tisch liegen. Da kam schon der Erste, guckte sich das an, drehte, sah es nichts drauf, Bob hat er wieder geschmissen. Ja. Ja, aber jetzt musst du reagieren, musst du gehen und du faulicht halten. oder wie das mit Mikrocode, mit Dreckigliste drin, genau, du musst dann 3 Stunden dran lecken. Das würden wir machen. Ja. 3 Stunden dran lecken? Ja, nee, das irgendwie so verkaufen. Ja, natürlich. Ist die Idee. Man muss ordentlich lecken. Ich habe mich übrigens noch gar nicht ins Logbuch eingetragen, aber. Doch. Ist egal. Kannst du. Habe ich schon. Okay, ja, ja. Gut. Aber gestern habe ich die. Wie spät haben wir? Wir müssen jetzt 13 Uhr. Ja. Genau, jetzt werden wir zum Ende kommen, oder? Wir haben echt nur Scheiße. Aber wir haben ein bisschen über Events dazu. Nach einer Stunde, merkst du? Ja, natürlich. Das ist die Pionierblase. Bier muss aufs Klo. Genau, natürlich. Ja. Ist Bier alle? Nee, noch nicht ganz. Kleiner, weißt du, Martin, jetzt fangen wir unseren Podcast erst richtig an. Die kauft auch nur wegen Sabine. Oh. Kleiner Moor. Weil meins ist leer, ne? Ja. Das siehst du mal. Die hat einen richtigen Zug an der Flasche, du. Also was machen wir? Wir gehen jetzt langsam Richtung Café dann gleich. Nee, wir müssen jetzt erstmal die Schreilese abholen. Hörertreffen. Ich bin auch ganz noch nervös, muss ich gestehen. Also das mal, ja. Das so. Ich habe auch schon diesen, weißt du, ich habe schon diesen Aufgeregtheitsdurchfall. Wieso so schlimm ist nicht? Ganz so schlimm ist nicht. Du bist jetzt auch wieder in der Sprühwurst. So ein bisschen nebelig macht mich das schon. Ist das dein Arschplatz? Ja, weil ich überhaupt nicht weiß, wie wir kommen. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja. Aber das Gute ist, ich habe mich auf meinen Namen angemeldet, ne? Ja, ich hoffe, der Tracer ist angemeldet. Ja, wenn zu viele da sind, hau ich schnell ab. Ja, ich habe da angerufen. Also die Frau, wie heißt sie, Kühne? Kühne hat gesagt, also zur Not hat sie 4 Bedienungen da. Also 4 Leute sind auf jeden Fall. Das ist gut. Ja. Die sind aber natürlich zügig da. Genau, und wir haben auch schon Bier gebunkert dort. Hat jetzt steht da schon, ne? Genau, wir berichten. Genau. Das ist eigentlich super. Freitag drüber. Finde ich auch. Wir berichten Freitag nächsten haben wir wieder. Freitag drüber, genau. Und ihr habt darüber auch intensiv zu berichten. Dann. Mindestens. Und mehr haben wir so nicht zu erzählen. Ach, ich fand die Bayern total cool. Auch wenn Brumburak ist ein norddeutscher, aber okay. Richtig, nicht dabei ist. Ich finde ihn trotzdem cool. Den Brumburak? Ja. Ich finde, der ist immer zu seicht. Das ist der Diplomat bei den beiden. Das ist sozusagen der Zarte bei den beiden. Ja, wie bei uns. Also, ja, genau. Ja. Ja, sollte jetzt denken. Aber der Zarte kriegt immer die besten Mädels ab, ne? Aber mit Martin könnte ich auch. Ich weiß nicht, die habe ich. Natürlich, meine ich auch, oder? Kann ich noch nicht holen. Habe ich noch nicht getroffen, das Mädel. Kenne ich nicht. Ist er verheiratet? Ja. Mit nein. Ach, mit der Frau. Ja. Du kannst den Gag jetzt nicht erklären. Ich sag nur Mandy. Ja. Mann! Okay. War der zu weit? Der war zu weit. Komm, ist egal. Ich mach den schon mal live aus. Dem steht eigentlich 2:11. Schönen Gruß an dich. Das ist hier rückwärts. Ich muss die nochmal anschreiben, weil Adi müsste da 3 Stunden. Komm, wir müssen nochmal einen Chat, einen Gruß an Feuerwehr. Gruß an Feuerwehr. Der war der Einzige, der heute im Chat war. Ja, oder hat sich eingeloggt. Ja, kann auch, aber die kann ich heute auch verstehen. Ja. Also das ist schon okay. Ja, vermutlich hören uns auch wieder. Ich kenne da so einen, der hört uns, glaube ich, immer, weil er alles weiß, was wir gesagt haben, aber hört uns in Wirklichkeit eigentlich nicht. Also die Bilder lesen wir nicht. Genau. Und kennt man einfach nicht. Und wir dürfen. Ich finde es mal geil, wie viele wir auch immer so in anderen Podcasts zum Teil auch, also nicht nur so, auch erzählen wollen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Wir dürfen alles. Ihr könnt uns alle mal am Arsch fassen. Ich darf genau alles. Ich habe den Vorteil, ich bin sogar noch reich. Ihr könnt mich noch nicht mal wirtschaftlich am Arsch kriegen. Deswegen laufen wir auch nicht rüber, sondern fahren mit unserem Lamborghini. Genau. Ja, wenn ihr vorbeischickt, machen wir genauso weiter, wie wir das machen. Und die ärgern sich alle tot. Und ich höre die alle nicht mehr. Das ist das Beste. Ich krieg's nicht mehr mit. Das habe ich dir immer gesagt. Das ist immer ganz cool. Ja, es ist echt besser. Ist nicht außer Quantum Bros, die höre ich nach und zu. Ja. Ich sag's jetzt aber nur, weil wir dabei sind. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Biss. Er ist der Einzige, da hat Trumburg nachgelassen. Ich habe das Gefühl, er hat jetzt alle kennengelernt. Jetzt traut er sich manchmal nicht mehr so drauf zu hauen. Das ich werde sagen. Nächstes Mal muss er mitkommen, damit uns die Rede und Antwort stehen. Genau. Das streicht der heiße Stuhl. Besser als heißes Bier. Das soll man jetzt nicht so ernst nehmen. So. Nee, eben wollte ich sagen. Das war ein gutes Schlusswort. Das weil du schon wieder anfängst. Ja, ich muss hier weg. Ja, hauen wir uns den Tisch kaputt, gehen wir jetzt zum Hörer. Da freue ich mich auch. Ich bin Bolle drauf. Komm mal raus. Ja, du hast gefälligst anzurufen. Ich muss anrufen. Ja, stimmt. Ja, ich mache jetzt Stopp wieder.